Wagen zur Klumpenfarm. Und dabei so ein Angebot sparen. Von mir aus mach nicht Kinsit. Oder komm täglich auf Arbeit zu spät. Eines möchte ich dich bitten. Bitte bloß kein Bier verschütten. Hey! Kannst mit Nazis kollaborieren. Oder in den Krieg marschieren. Mir aus kannst du Frauen in den Hintern zwicken. Oder auch mit Männern ficken. Ich dich bitten, bitte bloß kein Bier verschütten.